Barakallahu fikum, das ist der erste Teil. Der zweite Teil des heutigen Abends möchten unsere Sitzung bereichern durch ein oder zwei Hadithe unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Huraira radiallahu anhu wa arda berichtet uns, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat: Wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, soll Gutes sprechen oder schweigen. Und wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, soll seinen Nachbarn gut behandeln. Und wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, soll seinen Gast gut behandeln. Dieser Hadith ist überliefert worden bei Al-Bukhari und bei Muslim. Das heißt also, wenn wir sagen, der Hadith ist überliefert worden bei Bukhari und bei Muslim, das bedeutet, dass dieser Hadith gehört zu den authentischsten Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam überhaupt. Wenn ein Hadith, liebe Geschwister, das macht nichts, wenn wir auch über so Kleinigkeiten sprechen, denn nicht jeder weiß über solche Sachen Bescheid. Wenn ein Hadith überliefert worden ist in Sahih al-Bukhari, dann ist dieser Hadith authentisch über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert. Dasselbe gilt, wenn der Hadith überliefert ist in Sahih Muslim. Erst recht, wenn er bei beiden überliefert worden ist. Bei allen anderen Büchern, wenn ein Hadith überliefert worden ist, kann es sein, dass er authentisch ist, und kann es sein, dass er nicht authentisch ist. Und insofern muss man das fragen, muss man das verdeutlichen, muss man das sagen. Ihr habt bestimmt verschiedene Namen schon gehört. Ihr habt bestimmt Namen gehört wie, meinetwegen, At-Tirmidhi. Ihr habt Namen gehört wie An-Nasa'i. Ihr habt Namen gehört wie Abu Dawud. Ihr habt Namen gehört wie Ibn Majah. Ja? Und andere Bücher, gibt viele, viele Hadith-Bücher. Ich bin sicher, keiner von uns kennt alle. Und diese Bücher, die Hadithe davon, die meisten davon sind zweifellos authentisch über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert. Aber es gibt auch davon einige, die eben werden dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zugeschrieben, sind aber nicht richtig. Ja? Wie zum Beispiel Sachen, die wir, das ist vielleicht kennen, es wird erzählt, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde geboren, beschnitten geboren. Und es wird andere Geschichten erzählt, die ein, es wird erzählt, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam geboren ist am 12. Rabi' al-Awwal, andere sagen am 10., andere sagen am 7. Ja? Das sind alles Überlieferungen, die erzählt werden. Die Wahrheit ist, wie wir in der nächsten Sitzung schon sehen werden, kein Mensch weiß, an welchem genauen Tag der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geboren worden ist. Weiß man nicht. Das weiß man nicht. Auch wenn viele Leute denken, es zu wissen, das Einzige, was wir mit Sicherheit wissen, ist eben, dass der Prophet sallallahu an einem Montag geboren worden ist. Und warum wissen wir das sicher? Weil das in Sahih Muslim überliefert worden ist. Was habe ich vorhin gesagt? Wenn ein Hadith überliefert ist, bei Bukhari oder bei Muslim, dann ist der Hadith für uns authentisch. Bei allen anderen Quellen müsst ihr erst einmal von mir hören, ja oder nein, ob er authentisch ist oder eben nicht. Am Ende schauen wir. Merkt ihr die Frage nicht vergessen, weil viele Fragen sind sehr nützlich. Und die nutzen auch nicht nur den Fragenden, sondern nutzen auch allen anderen Leuten. Deswegen bitte ich euch, liebe Geschwister, manchmal gehört es auch zur Weisheit, dass man eine Frage stellt, obwohl man sie selbst die Antwort darauf kennt. Es kann sein, du stellst eine Frage, weil du zum Beispiel, du bist sicher, es gibt da jemand in der Sitzung, der die Frage nicht kennt, die Antwort auf diese Frage nicht kennt. Trotzdem stellst du sie. Ja? Und deswegen, das gehört auch zu Weisheit Barakallahu. Deswegen merkt euch das und nicht vergessen. Aber über die Geburt des Propheten, das werden wir inshallah beim nächsten Mal inshallah sprechen. Oder nächstes oder übernächstes Mal, je nachdem, wie weit wir vorankommen. Dieser Hadith, den ich euch gerade erzählt habe, ist von Abu Huraira radiallahu anhu überliefert. Abu Huraira radiallahu anhu gehört zu denjenigen sieben Sahaba, die besonders viele Hadith über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam überliefert haben. Und das habt ihr bestimmt sehr oft gehört, den Namen Abu Huraira. Abu Huraira ist natürlich nicht sein richtiger Name. Weil Abu im Arabischen heißt Vater von. Und Huraira ist die Verniedlichung im Arabischen von Hirra. Und Hirra bedeutet Katze. Ja? Und das heißt, wie wenn man sagen würde, Vater des Kätzchens. Ja? Das ist also nur ein Beiname von ihm gewesen, radiallahu anhu. Und es gibt verschiedene Ansichten der Ulama, wie er genau hieß. Und einer der bekanntesten Namen von ihm ist Abdurrahman ibn Sakhr. Ad-Dawsi, weil er vom Stamm Daus eben kam, radiallahu anhu arda. Wenn man sagt, radiallahu anhu, ist er bekannt, heißt einfach, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Und Arbah bedeutet, möge Allah ihm zufrieden spenden. Denn Allah ist mit ihm zufrieden und auch möge Allah ihn zufrieden machen. Ja. Warum hat er besonders viele Hadithe überliefert? Da gibt es viele Gründe dafür. Gibt es viele Gründe dafür. Auch wenn es manche Leute gibt, die versuchen, die Gläubigen da in Zweifel zu versetzen, in dieser Hinsicht. Aber wir werden inshallah nach und nach Gründe dafür erwähnen. Einer der wichtigsten Gründe ist, dass er radiallahu anhu im Vergleich zu anderen Sahaba war er in Medina. Er blieb in Medina und das ist auch nach der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Andere Sahaba, die sind in die anderen Städte gegangen, um die Dawa in anderen Städten zu verbreiten. Aber er radiallahu anhu blieb in Medina. Eine weitere Sache ist, darauf weise ich hin, weil wir das gleich brauchen werden, nicht jeder Sahabi, der einen Hadith erzählt über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, hat ihn direkt vom Propheten gehört, sallallahu alaihi wasallam. Abu Huraira radiallahu anhu kann sein, er sagt, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, und das hat er auch gesagt, nur hat nicht direkt gehört, sondern hat von Aisha radiallahu anhu gehört. Oder von Abu Bakr, oder Umar, oder Talha, oder Zubair, oder Ammar, egal wer, er muss ja nicht direkt gehört haben, radiallahu anhu. Und deswegen achte man ganz genau darauf, wie die Überlieferer also überliefern. Er sagte radiallahu anhu, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, soll Gutes sprechen oder schweigen. Den Hadith dritteln wir. Wir gucken uns jedes Drittel extra an. Der erste Aspekt, bevor wir über das Gute sprechen und über das Schweigen über schlechte Dinge reden, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in mehr als einem Hadith gesagt, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Wir alle wissen, dass der Glaube an Allah und den jüngsten Tag, der reicht nicht aus. Wenn einer stirbt und hat nur geglaubt an Allah und den jüngsten Tag, was bringt es ihm? Die Christen glauben an Allah am jüngsten Tag, die Juden glauben an Allah am jüngsten Tag, Pech gehabt, sie werden am jüngsten Tag nichts davon haben. Weder die Juden, noch die Christen, noch andere Leute, außer den Muslimen, werden am jüngsten Tag nur eine einzige Belohnung bekommen werden für das, was sie ihr ganzes Leben lang gemacht haben. Was ist also damit gemeint? Wir wissen, dass es gibt 6 Arkan al-Iman. Glaube an Allah, an die Engel, an die Bücher, an die Gesandten, an die göttliche Bestimmung. Und was ist das 6? Den jüngsten Tag. Ja? Und die sind alle Arkan des Iman. Das sind alle Säulen des Iman. Und wenn einer davon fehlt, das funktioniert einfach nicht. Ja? Das geht einfach nicht. Und deswegen, warum hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam eben nur diese 2 Sachen erwähnt? Ganz einfach, liebe Geschwister, weil das sind die 2 wesentlichsten Dinge überhaupt. Das sind die 2 wesentlichsten Säulen des Iman. Es ist weit hergeholt zum Beispiel, dass man an den jüngsten Tag glaubt, aber man glaubt nicht an die Engel. Wie soll das funktionieren? Weil die Engel, die werden, wenn du sagst, du glaubst an Yawm al-Qiyamah, an den jüngsten Tag, an Yawm al-Akhir, dann glaubst du auch an das, was am jüngsten Tag passieren wird. Und dort wird es Engel geben. Ja? Und wenn du an den jüngsten Tag glaubst und was dort passieren wird, dann glaubst du auch an die Propheten und die Gesandten Allahs. Insofern diese Säulen des Iman, sie ergänzen sich gegenseitig, beziehungsweise manche sind davon nicht vorstellbar ohne den anderen. Wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll Gutes sprechen oder schweigen. Was lernen wir als erstes aus dieser Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Vergiss einmal jetzt die offensichtliche Bedeutung. Die offensichtliche Bedeutung ist klar, warum schon lange reden. Wenn du sprichst, achte auf, dass du Gutes sprichst, sonst red lieber nicht. Ja? Aber bevor wir darüber sprechen, dieser Hadith macht ganz deutlich, liebe Geschwister, dass der Iman ist verbunden mit der Handlung. Es ist unvorstellbar, dass ein Mensch gläubig ist, ein Mensch Mu'min ist ein Mensch Muslim ist, es sei denn, er handelt. Was ist gemeint mit Handeln? Das heißt, er tut, was Allah von ihm verlangt hat. Das ist damit gemeint. Es ist nicht vorstellbar, dass eine Person vollkommen gläubig ist und sagt, Alhamdulillah, mein Iman ist stark und so. Und sie hat das Gefühl, ihre Beziehung mit Allah ist wunderbar. Und sie hat, und eigentlich sie macht Verbotenes und sie erfüllt die Pflichten nicht, die Allah subhanahu wa ta'ala ihm auferlegt hat. Das ist nicht vorstellbar. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, soll Gutes sprechen oder schweigen. Wenn du das machst, dann ist ein Zeichen von Iman. Ihr wisst, zum Glaube von Ahlus Sunnah, zum Glaube, zu unserer Aqida gehört, dass der Iman, da muss man handeln. Es gibt keinen Muslim, der nicht handelt. Das geht nicht. Das geht nicht. Ein Muslim, der einfach sagt, ich bin Muslim, aber betet nicht, er fastet nicht, keine Hajj, ist nicht gültig seinen Eltern gegenüber, hat keine Ahnung, was La ilaha illallah bedeutet, er weiß nicht, was Fatiha ist, er betet nicht. Das geht einfach nicht. Ja? Die Dinge sind unglaublich miteinander verknüpft. Das ist der eine deutliche Aspekt. Das muss ich nochmal verinnerlichen. Wer an Allah am nächsten Tag glaubt, soll Gutes sprechen oder schweigen, soll seinen Nachbarn gut behandeln und soll seinen Gast gut behandeln. Wenn man also merkt, dass man irgendwie in einer von diesen drei Hinsichten nicht auf der höchsten Stufe ist, dann muss man, dann weiß man eben, es ist ein Hinweis, ein Maßstab vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass der eigene Iman nicht vollkommen ist. Und dann muss man eben daran arbeiten. Ja. Wer an Allah am nächsten Tag glaubt, soll Gutes sprechen oder schweigen. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns im Koran klar und deutlich gemacht, dass der Mensch verantwortlich ist für das, was seine Zunge ausspricht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Welches Wort auch immer er ausspricht, so sind bei ihm Raqib und Atid. Und Raqib und Atid sind zwei Engel. Ihr wisst, der eine auf der rechten Seite und der andere auf der linken Seite. Insofern, es gibt keinen Mensch, der jemals alleine ist. Das gibt es nicht. Du bist immer mindestens von vier Engeln umgeben, unter ihnen Raqib und Atid. Der eine, der verantwortlich ist für die Taten, die guten Taten, und der andere, der verantwortlich ist für die schlechten Taten. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte auch im Koran in einer anderen Ayah, إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Wahrlich, das Gehör, das Augenlicht und das Herz, für all diese drei Dinge ist man verantwortlich. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns das in diesem Hadith klar gemacht. Und auch in einem anderen Hadith von Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu. Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu war einmal beim Propheten sallallahu alaihi wasallam und hat zu ihm gesagt, O Gesandter Allahs, sag mal, werden wir etwa zur Rechenschaft gezogen für Dinge, die wir aussprechen? Er dachte, dass man nur für Sachen zur Rechenschaft gezogen wird, die man tut. Zum Beispiel jemanden tötet, jemanden schlägt und, oder was auch immer. Werden wir etwa zur Rechenschaft gezogen für Dinge, die wir mit unserer Zunge aussprechen? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, möge deine Mutter dich verlieren, O Mu'adh. Denkst du etwa, die Menschen werden am jüngsten Tag aus einem anderen Grund in die Hölle gestoßen, außer aus dem Grund, was ihre eigenen Zungen geerntet haben? Werden die Menschen etwa aus einem anderen Grund in die Hölle gestoßen, außer aufgrund dessen, was die eigene Zunge geerntet hat? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, übrigens der Dua, den er gemacht hat, das ist ein arabischer Sakidatka Ummuka, das heißt, möge deine Mutter dich verlieren, aber gemeint ist nicht, dass, also man sagt diesen Dua, aber man meint ihn nicht. Das heißt, das ist ein Ausspruch, den sagt man, meint man aber nicht. Der Prophet hat sich gewundert darüber, dass er darüber nicht Bescheid wusste. Denn liebe Geschwister im Islam, wie geht man in den Islam rein? Mit Ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wie beginnt man sein Salah? Allahu Akbar. Wie endet man es? Assalamu alaikum. Wie tritt man aus dem Islam aus? Indem man etwas sagt, was Kufr ist. Wie heiratet man? Durch eine Aussage. Wie scheidet man sich von seiner Frau? Durch ein Wort. und so weiter und so fort. Das heißt, was die Zunge sagt, das ist das A und O. Das ist das Wichtigste überhaupt. Insofern hat er sich gewundert darüber, dass er das eben nicht gewusst hat, radiallahu anhu arda. Und alhamdulillah hat er diese Frage gestellt, sodass wir davon profitieren konnten. Al-Imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, sagte als Erläuterung zu diesem Hadith, wenn du etwas sagen möchtest, dann denk kurz darüber nach. Wenn dir klar wird, dass du, wenn du die Sache ausgesprochen hast, dadurch keinen Schaden erleidest, dann sprich es aus. Wenn du allerdings überzeugt bist, dass du dadurch Schaden erleiden wirst, oder du dir nicht ganz sicher bist, dann sei ruhig. Noch einmal. Und achtet auf die Zweiteilung, die er gemacht hat, denn darauf werde ich gleich in Anschluss noch einmal hinweisen. Wenn du der Meinung, er sagte, wenn du reden möchtest, dann denk kurz darüber nach. Wenn du der Meinung bist, dass du dadurch keinen Schaden erleiden wirst, dann sprich. Und wenn du der Meinung bist, dass du dadurch Schaden erleiden wirst, oder du bist dir nicht sicher, könnte sein, könnte nicht sein, dann schweig. Dieser Imam, rahimahullah ta'ala, möge Allah ihn barmherzig sein und ihm die höchsten Stufen im Paradies gewähren, er hat, rahimahullah ta'ala, die Worte, die man spricht, in zwei Teile geteilt. Entweder es ist schlecht oder es ist nicht schlecht. Warum möchte ich auf diesen Punkt besonders hinweisen? Weil ihr wisst, liebe Geschwister, egal was du aussprichst, egal was du sagst, egal was du tust, ist eins von fünf Urteilen, eines von fünf Urteilen trifft darauf zu. Egal was du tust, entweder was du getan hast, war haram, oder es war makruh, oder es war mubah, oder es war mustahab, oder es war eine Pflicht, wahr. Rahimahullah ta'ala hat die ganze Sache in zwei Teile geteilt. Entweder ist es für dich eine Pflicht gewesen, du musstest das sprechen, oder es war gut für dich, du wirst dafür einfach belohnt, dann sollst du sprechen, oder es war mubah. Mubah ist einfach erlaubt. Ja, es ist, ob du es sagst oder nicht sagst, Jacke wie Hose, sagt man auf Deutsch. Ja? Völlig egal. Ja? Du wirst dafür nicht belohnt und auch nicht zur Rechenschaft gezogen. Er hat, rahimahullah ta'ala, diese drei in eine Kategorie gepackt. Und die anderen zwei, Makruh und Haram, in eine andere Kategorie gepackt. Das würde bedeuten für uns, die Sache ist relativ locker. Wisst ihr warum? Das würde bedeuten, als wenn man was redet, was nichts Schlimmes ist. Also man teilt sich über das Wetter. Oder man teilt sich über Dinge, die eigentlich einen keinen Nutzen bringen. Weder in diesem noch in jenem, aber es schadet auch nicht. Und man verpasst dadurch nicht sein Gebet oder so was ähnliches. Dann ist die Sache kein Problem. Andere Gelehrte, liebe Geschwister, haben gesagt, nein. Die haben sich noch fester versucht zu halten an die Aussage in diesem Hadith. Weil der Prophet sagte, wer an Allah an den jüngsten Tag glaubt, soll Gutes sprechen oder schweigen. Und wenn es etwas Gutes ist, dann muss es ja entweder etwas, dann muss es etwas gewesen sein, bevor du belohnt wirst. Also entweder war es für dich verpflichtend, du musstest etwas sagen, oder es war für dich etwas Gutes, mustahab. Und das würde bedeuten, dass wenn man der Meinung ist, dass die Worte, die man äußert, man wird dafür weder belohnt noch bestraft, dann soll man sie weglassen. Und das würde bedeuten, dass wir alle sehr wenig reden würden. Und wenn wir uns alle an diesen Hadith halten würden, dann wären viele Cafeterien leer. Viele Leute würden nicht mehr wissen, was sie sagen sollen, während sie rauchen. Ja? Und sie können sich nicht mehr über Fußball unterhalten. Und nicht mehr über andere Sachen unterhalten. Ja? Wie dem auch sei, zweifellos ist das der sicherere Weg, weil ich sage nicht, dass er verpflichtend ist. Keiner würde sagen, dass er verpflichtend ist, weil Mubah ist Mubah. Keiner kann Mubah verbieten. Nur die Frage ist, wenn man, das Problem ist immer, wenn man sich auslässt, wenn man zu viel Zeit investiert, das Freund ausgedrückt, wenn das schlimme Ausdruck würde sagen, vergeudet, wenn man zu viel Zeit investiert in Dinge, die einem weder in diesem Leben helfen werden, noch im nächsten Leben helfen werden, dann ist die Gefahr immer groß, dass man Pflichten unterlässt. Das ist das Problem, wenn man mit mubahen Dingen übertreibt. Eine weitere Angelegenheit, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, soll Gutes sprechen oder schweigen. Die zwei Engel, die rechts und links sind, schreiben sie eigentlich alles auf? Jeder würde denken, ja, die schreiben alles auf. Der eine ist gut und der andere ist schlecht. Ja, okay, was ist mit den Dingen, die mubah sind, wie wir gerade erwähnt haben? Was mit den Dingen, die sagt man einfach, und man wird dafür weder belohnt noch geschrieben, ja, aufgeschrieben? Manche Gelehrte sagen ja und manche sagen nein. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, einer der Gefährten des Propheten, sein Cousin, er war der Meinung, nein, er war der Meinung, dass die Dinge, für die man weder belohnt noch bestraft wird, die werden gar nicht aufgeschrieben und Allah weiß am besten Bescheid. Der zweite Teil des Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, liebe Geschwister, ist, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, soll seinen Nachbarn gut behandeln. Es gibt mehr als einen Beweis aus dem Koran und der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass man seinen Nachbarn gut behandeln muss. Allah subhanahu wa ta'ala und sein Prophet haben so oft dem Propheten sallallahu alaihi wasallam empfohlen, seinen Nachbarn gut zu behandeln, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat. Jibril alaihi salam, der Engel Jibril, hat mir so oft eindringlich empfohlen, meinen Nachbarn gut zu behandeln, bis ich schon gedacht habe, er wird ihn zu einem Erben einsetzen. Ihr wisst, liebe Geschwister, dass normalerweise Erben die engsten Verwandten, im Regelfall die Kinder, die Eltern, vielleicht mal die Brüder, Schwestern, könnte auch mal sein, aber die allerengsten Verwandten normalerweise erben. Und das sind diejenigen, mit denen man auch den Kontakt aufrechterhalten muss. Selbst wenn er gebrochen ist, man muss ihn wieder aufbauen, den Kontakt. Selbst wenn die andere Person ihn abbricht, man muss ihn selbst wieder aufbauen, den Kontakt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich dachte schon, dass der Allah subhanahu wa ta'ala den Nachbarn zum Erben einsetzen wird. Unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat auch seine Nachbarn gut behandelt. Und wenn wir sagen, dass man den Nachbarn gut behandeln muss, dann spielt es keine Rolle, ob der Nachbar Muslim ist oder Kafir ist. Und der Beweis dafür ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam selbst keinen Unterschied gemacht hat. Denn er hat gesagt, man soll seinen Nachbarn gut behandeln. Und wenn er wollte, Allah hat ihm einen Verstand gegeben, eine Zunge gegeben, er hätte sagen können, man soll seinen muslimischen Nachbarn gut behandeln. Hat er aber nicht. Er hat gesagt, man muss seinen Nachbarn gut behandeln. Und die Nachbarn, liebe Geschwister, sind natürlich von verschiedener Art. Entweder ist ein einfacher Nachbar, dann hat er ein Anrecht auf deinen guten Umgang. Oder er ist dein Nachbar und auch noch zusätzlich ein Muslim. Dann hat er doppeltes Anrecht. Was heißt doppeltes Anrecht? Das heißt, dass du natürlich besonders freundlich sein musst und auch im Zweifelsfalle, wenn du vielleicht mal nur ein Stück Kuchen hast, dann gibst du es eben denen, der mehr Anrecht hat als die anderen. Es kann sogar sein, dass er drei Anrechte hat auf dich. Und zwar, dass er dein Nachbar ist, dass er ein Muslim ist und dass er gleichzeitig noch dein Verwandter ist. Dann hat er drei Anrechte auf dich. Und zum guten Umgang mit den Nachbarn, liebe Geschwister, gehört der beste Umgang mit den Nachbarn. Der beste Umgang mit den Nachbarn schlechthin ist, dass man sie über den Islam informiert. Besonders rede ich natürlich davon, weil wir hier in Deutschland sind, ja, dass man sie über den Islam informiert, weil sie meistens keine Muslime sind. Und dieses über den Islam informieren, liebe Geschwister, das funktioniert nicht von heute auf morgen. Da geht man nicht so an die Tür und sagt, Nachbar, weißt du was, ich bin Muslim und eigentlich, es gibt La ilaha illallah und wenn du das nicht daran nicht glaubst, gehst du in die Hölle. Ne? Also dieser Umgang, den muss man natürlich vorbereiten. Selbst unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bevor er Prophet geworden ist, bevor er auserwählt worden ist zum Propheten, war er bekannt unter den Leuten unter welchem Namen? Der Vertrauenswürdige, Al-Amin. Al-Amin, der Vertrauenswürdige. Und deswegen, wenn er dann gesprochen hat, haben die Leute ihm vertraut. Und viele Leute haben den Islam angenommen einfach so, weil er gesprochen hat. Das beste Beispiel dafür, Abu Bakr. Abu Bakr radiallahu anhu. Abu Bakr, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm gekommen ist, und hat ihm gesagt, ich bin der Gesandte Allahs. Abu Bakr sagt, okay. Dann hat er nicht nachgefragt, wieso? Wie kommst du darauf? Wie kommst du auf die Idee, dass du der Gesandte Allahs sein könntest? Wer ist zu dir gekommen, hat dir das Wort gesagt? Hast du einen Traum gehabt? Was ist dein Beweis? Gib mir ein Zeichen. Nichts. Er war so vertrauenswürdig, er sah Asana bei diesem Mann. Und Abu Bakr kannte ihn über Jahre hinweg. Er hat gesagt, ich bin dir gesagt, okay, du hast dir gesagt, hast du was? Ich glaube dir und ich bin mit dir dabei. Und deswegen hieß er, und auch als er sallallahu alaihi wasallam die Nachtreise hinter sich hatte, die Himmelsreise. Die Leute haben viele nicht geglaubt. Natürlich, das ist eine schwierige Sache zu glauben. Manche Muslime sind abtrünnig geworden sogar. Als er behauptet hat, sallallahu alaihi wasallam, dass er in einer Nacht von Mekka nach Quds und von Quds zum ersten Himmel, vom ersten Himmel dann wieder zurück nach Quds und wieder nach Mekka. Als er das gesagt hat, ist in einer Nacht, und es wird sogar überliefert, dass sein Bett immer noch warm gewesen ist. Da hat ihm das viele Leute haben das nicht abgekauft. Als man zu Abu Bakr gegangen ist und gesagt hat, radiallahu anhu, sein Freund behauptet, dass er in einer Nacht das Ganze nicht gemacht hat. Er hat nur gesagt, wenn er das wirklich gesagt hat, dann ist es so gewesen. Weil die Person, die ihm das mitgeteilt hat, kann sein, dass sie gelogen hat. Kann sein, sie will ihn abbringen vom Propheten. Aber er hat gesagt, wenn er das gesagt hat, dann ist es so gewesen, die Sache verlegen. Brauche ich nicht mehr nachfragen. Und so ist unser Umgang, liebe Geschwister, mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So muss er sein. Wenn Muhammad sallallahu alaihi wasallam etwas gesagt hat, dann steht einem Menschen nicht zu sagen, ich sehe das anders. Allah sagt das klipp und klar im Koran. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Es steht weder einem gläubigen Mann noch einer gläubigen Frau zu, wenn Allah oder sein Gesandter eine Entscheidung gefällt haben, dass sie darin eine Wahl haben. Niemand. Das ist die vollkommene Ergebenheit, dass man sich Allah subhanahu wa ta'ala hingibt, egal was Allah gesagt hat. Einer der schönsten Beweise, eine Ayah, die wir vielleicht alle auswendig kennen. Allah sagte im Koran, am Ende von Surah Al-Baqarah, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und Allahs gehört, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Und egal, ob ihr offenkundig darlegt, oder ob ihr insgeheim für euch selbst behaltet, was in euren Brüsten, was in euch selbst ist, so wird Allah euch dafür zur Rechenschaft ziehen. Allah sagt in diesen Worten, ich drücke es in meinen eigenen Worten aus, wenn du einen Gedanken hast, der haram ist, Allah wird dich dafür zur Rechenschaft ziehen. Wenn du nur einen daran denkst, irgendetwas Verbotenes zu tun, Allah wird dich dafür zur Rechenschaft ziehen. Als die Sahaba radiallahu anhum diese Ayah gehört haben, nachdem sie zuvor, egal was vom Koran kam, haben sie einfach es gelernt und haben es umgesetzt. Aber als diese Ayah kam und sie davon erfahren haben, sind sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen und haben sie wieder umgesandt zu Allahs. Jetzt ist etwas herabgesandt worden, das wir wirklich nicht umsetzen können. Wir können das nicht umsetzen. جاءت التي لا نطيق. Wir können das nicht machen. Wie sollen wir das machen? Kein Mensch hat seine Gedanken im Griff. Der gläubige Mensch, er denkt manchmal an Sachen, aber die meint er nicht. Das ist nicht seine Überzeugung. Das sind Gedanken, die vom Schäfan kommen. Wasaus. Und diese Gedanken, die manifestieren sich ja auch nicht im Herzen. Das heißt, man glaubt ja auch gar nicht daran. Aber die kommen trotzdem. Was soll man dagegen tun? Die wirklich gläubigen Menschen werden von Allah sogar dadurch geprüft. Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam mitgeteilt. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm gesagt, nachdem sie sich beschwert haben, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wollt ihr etwa zu mir dasselbe sagen, wie die Kinder Israels zu Moses gesagt haben, wir hören, aber gehorchen nicht? Sagt vielmehr, wir hören und wir gehorchen, wir bitten dich um Vergebung, unser Herr, und zu dir ist die Heimkehr. Auf Arabisch, سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Liebe Geschwister, ob es glaubt oder nicht, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Worte genauso wie auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam in den Sahaben mitgeteilt hat, genauso hat Allah diese Worte im Koran verewigt. Und wir lesen sie, diese Ayah ist übrigens Sunnah, dass man sie jede Nacht liest. Diese letzten zwei Ayat aus Surat Al-Baqarah. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, genau hat er die Herzen gefestigt. Die Sahaba, ja natürlich, ihr könnt nicht dagegen tun, gegen Gedanken, die euch kommen. Das ist richtig. Aber welche Wahl habt ihr? Wenn Allah subhanahu wa ta'ala eine Entscheidung getroffen hat, willst du dich diese Entscheidung widersetzen? Willst du sagen nein? Wer bist du? Er hat dich erschaffen. Er hat dich in diesen Käfig, diesen Diesseits reingesetzt und du wirst daran bleiben, bis du stirbst. Ob du sagst ja oder nein, die Entscheidung ist gefällt. Und deswegen sollten sie sagen, wir hören und gehorchen. Das war's. Weil Allah, wenn das deine Entscheidung ist, dann füge ich mich dieser Entscheidung. Und Allah subhanahu wa ta'ala, der Allbarmherzige, der Allgütige, der Edle, der Sanftmütige, er hat die Sahaba erbarmt, indem er daraufhin gleich den darauf folgenden Vers herabgesandt hat, den wir auch, die meisten uns auswendig können, wo Allah sagte, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah subhanahu wa ta'ala zieht keine Seele zur Rechenschaft für etwas, es sei denn, sie konnte etwas dafür tun, es sei denn, sie konnte es sich leisten. Also sie wird, Allah subhanahu wa ta'ala wird niemanden zur Rechenschaft ziehen für etwas, was er nicht zu leisten vermocht. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Was sie an Gut, gemeint ist, was sie an Gutem erwirbt, das ist für sie, und was sie am Schlechten erwirbt, das wird eben gegen sie sein am jüngsten Tag. Aber die Gedanken, Allah hat sie dadurch vergeben, walhamdulillah. Damit ich nicht zu lange spreche, gehen wir zum dritten und letzten Teil für heute, insha'Allah ta'ala. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir falyukrim dhaifa. Falyukrim dhaifa, das heißt, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, er soll seinen Gast gut behandeln. Die Gäste gut zu behandeln, liebe Geschwister, gehört zu den Eigenschaften der Propheten. Und wir alle kennen das Beispiel vom Propheten Ibrahim alaihi salatu wassalam, in dem das Beispiel, das uns Allah berichtet, unter anderem Surat Al-Zariyat, wo der Prophet Ibrahim bekam ein paar Gäste, und diese Gäste, nachdem er sie empfangen hat, ist Ibrahim los und hat eben ein Tier opfern lassen, ein besonders großes, fettes Tier, und hat dieses Tier zubereiten lassen und hat es seinen Gästen vorgesetzt. Und wir kennen die Geschichte, natürlich diese Gäste haben davon nicht gegessen, weil sie waren Engel. Sie waren nicht beauftragt worden, um zum Essen zu kommen, sondern waren beauftragt worden, um die Stadt von Lut zu vernichten. Und was wir aus dieser Geschichte lernen, eine kleine Sache, die man vielleicht nicht immer deutlich erkennt. Ibrahim a.s. hat nicht in dieser Geschichte seinen Gast gefragt, möchtest du was essen? Kann ich dir jetzt was anbieten? Was würdest du denn gerne essen? Hast du Hunger? Diese Fragen, vergesst sie. Also wenn man wirklich gastfreundlich sein will, solche Fragen stellt man nicht. Wenn man richtig gastfreundlich sein will, man macht etwas, was man zur Verfügung hat, man bietet es dem Gast an und das war's. Ob der Gast ist oder nicht, spielt keine Rolle. Weil du hast das ja nicht mit dem Gast gemacht, sondern du hast es gemacht, damit du die Belohnung von Allah bekommst. Ibrahim, seine Gäste haben nichts gegessen, die sind Engel. Die Engel essen nicht. Ja? Und trotzdem bekommt er die volle Belohnung. Warum? Er hätte auch fragen können vorher. Er hätte sich das ganze Kochen gespart. Oder seine Frau, ich weiß nicht, was er gekocht hat. Ja? Aber hat er nicht gemacht. Weil ihm geht es nicht darum. Ihm geht es um die Belohnung. Die volle Belohnung. Und um uns ein Beispiel zu sein. Und ein Beispiel für seine Gemeinde zu sein. Die Leute, die damals bei ihm, mit ihm waren. Alayhi salatu wassalam. Liebe Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, über ihn wird Folgendes berichtet. Ein Sahabi namens Abu Shuraih radiallahu anhu, er sagt Folgendes: Meine Ohren haben gehört und meine Augen haben gesehen, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat: Wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, soll seinen Nachbarn gut behandeln. Und wer an Allah den jüngsten Tag glaubt, soll seinem Gast seine Belohnung aushändigen. Dann sagten sie, O Gesandter Allahs, was ist deine Belohnung? Und er sagte, sallallahu alaihi wasallam, 24 Stunden, was wird sich ein Tag, eine Nacht? Man sagt, Yawm und Walayla, also einen ganzen Tag und drei Tage ist die Gastfreundschaft insgesamt. Das heißt, wenn man seinem Gast sein volles Recht gibt, dann behandelt man ihn, nimmt man ihn gastfreundlich drei volle Tage auf. Das gehört zum Recht eines Gastes. Das heißt, wenn ein Gast von dir kommt, von einem anderen Land und besucht dich hier bei dir zu Hause in Deutschland, dann hat er als Muslim das Recht, bei dir drei Tage lang zu Hause. Und am ersten Tag sollst du ihn besonders gut behandeln und dann am zweiten, dritten Tag behandelst du ihn ebenfalls gut, gibst ihm deine vollen Mahlzeiten, lässt ihn auch schlafen und so weiter und so fort. Aber besonders am ersten Tag gibst du ihm sein volles Recht. Liebe Geschwister, das ist der Hadith, den ich heute mit euch teilen wollte. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala bei seinen schönsten Namen und bei seinen vollkommenen Eigenschaften, dass er diese Worte nicht einfach so verloren gehen lässt und dass diese Worte inshallah Eingang zu unseren Herzen gefunden haben und dass jeder sich bewusst macht, wenn wir Hadithe unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam hören, liebe Geschwister, jedes Mal, wenn du einen Hadith hörst, stell dir Folgendes vor: dieser Hadith ist wie ein Maßstab. Dieser Hadith ist ein Maßstab. Du kannst dein Iman daran anlegen. Du kannst sehen, wie groß ist, wie stark ist dein Iman. Wie sehr setzt du um, was du vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört hast. Und wer sieht, dass er vieles umsetzt, er soll Allah danken. Und Allah soll Allah darum bitten, dass er ihm weiterhin Kraft gibt und Standhaftigkeit und dass er seine Taten segnet, auf dass er Allah antrifft, während es ihm so gut geht. Und wer einen Mangel entdeckt, der soll Allah ebenfalls danken dafür, dass er einen Hinweis bekommen hat auf diesen Mangel. Denn wie sehr bist du einem Arzt dankbar, wenn er dich darauf hinweist, dass du dieses Problem hast, diese Krankheit hast. Ebenso sind die Gelehrten, und das ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ist der Gelehrte aller Gelehrten sallallahu alaihi wasallam, er ist wie ein Arzt für unsere Seelen sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.